Hallo und herzlich willkommen zu Rednecks lädt ein. Diesmal sind wir tatsächlich wieder vollzählig. Mit dabei der Nils, aka Ruport-Spieler, der Hurax, hallo, aka Leander, dann Oi, der Toastbro, aka Maunus und wieder ich, Hi, der Rednecks oder auch Torben. Ja, ich würde mal sagen, wie besprochen, reden wir jetzt erstmal über Logan, ne? Letztes Mal war ja nur ich mit Nils zusammen da. Dementsprechend haben ca. 66% von den Leuten, die in diesem Podcast Logan gesehen haben, gefehlt. Wer von euch will anfangen? Der Film war scheiße geil. So, ach, nächster. Ach, ja, das ist das Einzige, was auch das Einzige, was ich sagen kann. Er ist episch gewesen. Einfach super umgesetzt. Ja, also, wegen, dass es ist an sich etwas schwer, den Film ja zu beschreiben, ohne dass man gleich was spoilert, denn vieles hängt halt mit zusammen. Wer die Trailer schon gesehen hat, wird auch schon ein bisschen wissen, worum es handelt. Und ich würde mal sagen, ja, wer jetzt nicht die Trailer gespoilert haben will, der sollte mal schnell weghören. Denn wenn man in den Trailern ja guckt, sieht man ja, dass Logan oder auch Wolverine, wie man ihn nennt, einem kleinen Mädchen begegnet, das wie er Adamantium-Klingen hat. Und ja, in einigen der Trailern sieht man auch bereits relativ brutale Szenen. Gibt wie bei Deadpool schon damals verschiedene Trailer. Red Band und Green Band, in dem Green Band dann mit einer Szene, die fehlt, wo Logan einem scheinbaren Bösewicht seine Klingen durch den Kopf rammt. Was in dem Film tatsächlich öfter geschieht, als ich es erwartet hatte. Ich muss sagen, es ist schlau, wenn man den Film wirklich genießen will, keinen Trailer anzugucken. Ich habe den Film persönlich auch genossen, obwohl ich alle Trailer wie bekloppt angeguckt habe. Ich habe keinen einzigen gesehen und ich wusste halt überhaupt nicht, was mit dem Mädchen auf sich war. Und dann rettet sich, dass sie halt gleich wie Logan ist. Also so, oh, das ist bestimmt deine Tochter. Ja, ich meine, es ist an sich so, ich habe mir ja auch Theorien angeguckt und trotzdem habe ich den Film genossen, wenn wir den Trailer haben. Was war das? Sorry. Bonus macht wieder alles kaputt hier. Das war der Pausengong. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause. Aber wir haben keine Werbung, deswegen sind wir sofort wieder da. Das war jetzt. Ja, also, wenn man das bedenkt, ich meine, ich habe die Trailer auch gesehen, ein bisschen Theorie-Videos angeguckt, aber die Trailer waren halt nicht wie bei anderen Filmen, wo dir eigentlich schon der Hauptteil des Plots gespoilert wird und dann guckst du den Film eigentlich nur noch Filmmaterial mit an. Also, es ist ja ein sehr, sehr geiler Film. Es sind Szenen drin, die richtig, richtig geil sind, speziell in Richtung Ende. Aber wer hier jetzt einen typischen Avengers-Style-Film erwartet, der ein bisschen düster ist, aber hauptsächlich sehr komedisch und actionreich ist, der kriegt ja falsch. Denn der Film ist sehr, sehr düster. Es ist, ja, also wirklich so ein bisschen Endzeit-Style. Ja, und ich muss halt sagen, ich bin ja eigentlich nicht so ein X-Men-Film, Fan. Und ich fand den halt trotzdem ziemlich awesome. Naja, es war ja an sich eigentlich kein X-Men. Denn, ja, mehr oder weniger ist es halt kein X-Men-Film. Da muss man sich den besser angucken. Ja. Hat sonst noch jemand von euch was zu sagen? Der Film war geil. Ja! Scheiß Nachbarn! Achso. Ja, okay, ja, lustige Geschichte. Wir saßen ja tatsächlich im Kino. Ein älteres Ehepaar saß neben uns, um genau zu sein, neben Magnus. Und ja. Ja, simpel beschrieben, es war nervig. Ja. Es war nervig. Wenn man die ganze Zeit rumschreit, super eklig, ach so, ja, wenn Köpfe fallen oder sowas, ja, dann soll man sich so einen Film nicht angucken. Ich meine, es war sich auch, es ist wirklich still. Man spürt die Spannung, man könnte praktisch die Luft schon mit dem Messer zerschneiden, so spannend ist es. Und alles, was man hört, ist einfach links von uns. Oder. Manchmal dachte ich, dass sie eine Bindung hatte. Ja, eben, das dachte ich auch so. Öfters so. Ist sie behindert? Ja, es ist. Und das nicht als Beleidigung. Ja, nichts gegen Behinderte jetzt hier, aber. Naja, ne. Also, ich meine, wenn man ins Kino geht, ein paar Jokes zu reißen oder Sprüche zu machen, gehört immer dazu zur Experience. Aber, ja. Sowas? Ich meine, es wäre ja nicht schlecht, wenn das Kino vielleicht anbieten würde, dass man zum Beispiel so einen Kopfhöreranschluss an seinem Sitz hat, dass man dann eigene Kopfhörer benutzen kann oder so. Aber dann hast du ja nicht diesen geilen Surround-Effekt mit diesem geilen Bass. Tja, dann musst du halt gute Kopfhörer haben, ne? Nein, aber. ich hab gute Kopfhörer, aber dann hast du ja nicht dieses Erlebnis. Naja, du hast ja immer noch die Lautsprecher an sich da, das meinte ich ja nicht. Aber bevor wir hier jetzt zu sehr in Cinematografie, ob ich weiß nicht mal, ob das so heißt, oder ähnliche Nein, Themen glaube ich nicht. Abgleiten, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und fangen wir mit den News an. Denn, No Man's Sky, man hat tatsächlich lange nichts mehr davon gehört, bringt mal wieder ein Update raus. Diesmal ist es tatsächlich nicht das, ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Update hieß, das Update 1 nenne ich es jetzt mal, sondern es wird ein neues Update, nämlich das ein Pathfinder-Update. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass alle Updates Pathfinder-Updates sind. Ich habe ernsthaft den Namen fürs Updates vergessen. Aber dadurch werden jedenfalls neue Basen integriert, oder neue Bauteile für die Basen, Fahrzeuge, auch für Boden. Man kann endlich mal mehrere kleine Raumschiffe besitzen, die man dann in seinem großen Frachter parken kann. Und was tatsächlich sehr, sehr toll ist, ist, dass man für andere Spieler seine Basen sozusagen hinterlassen kann. Also ich könnte zum Beispiel die Basis von Leander einfach im Spiel finden und dann könnte er eine Nachricht wie du Lutscher oder guten Tag oder das ist mein Planet, geh weg hinterlassen. Auch wenn er da nicht viel nicht viele Wahlen hätte, weil den Planeten könnte ich trotzdem betreten, wie ich will. Echt so, du C-Wort. K-Wort. Ja. Verpiss dich hier. Aber an sich, es ist schon mal interessant. Ich meine, jeder kennt inzwischen in der Gaming-Szene No Man's Sky und nicht gerade, weil es gut angesehen ist. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt und hoffe eigentlich wirklich darauf, dass sehr bald schon eine Art Koop oder Multiplayer integriert wird, denn das könnte tatsächlich dafür sorgen, dass das Spiel wieder auflebt. Hä? Bestes Spiel 2016? Ja, das glaube ich nicht. Da gab es ein paar andere Spiele, die dann besser waren. Hat sonst noch einer was eine Meinung zu No Man's Sky, zu dem Update, beziehungsweise zu den Updates an sich, dass sie jetzt das updaten, nach und nach? Ja, nö, nicht wirklich. Es hat mich enttäuscht. Hätten sie früher machen müssen, meiner Meinung nach. Also halt, direkt alles reinbringen. Also klar, Updates sind immer geil, aber... Ja, an sich, ich meine, früher hätte schon sein können, aber ich bin persönlich der Meinung, besser spät als gar nicht, weil das Spiel wird wahrscheinlich irgendwann noch fertig werden. Ich habe es zwar für PS4 im Schrank stehen und werde es wahrscheinlich nicht mehr auf PS4 spielen, aber loswerden werde ich es ja auch genauso wenig. Das will ja nämlich keiner haben. Jedenfalls, ja, die es gekauft haben, sind sehr, sehr enttäuscht und die es nicht gekauft haben, die wollten es sowieso nicht haben. Richtig. Ich habe es nicht gekauft, aber einfach zu hören, was von anderen Leuten das ist eine Enttäuschung an sich schon. Auch wenn man nicht betroffen ist, wirklich. Ja, das ist wirklich... Also es ist eine interessante Idee gewesen, aber ich meine, so ein 10-Mann-Studio, das hätten sie wahrscheinlich für 20 Euro oder so rausbringen sollen und dann mit der Zeit den Preis steigen lassen. Dann wird es zwar wieder in so Steam Early Access oder PS4 Early Access, was auch immer, übergehen. Aber ja. Early Access ist auch nicht so gut angesehen. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Wer will? Ja, dann nehme ich mal hier. Und zwar, letztes Mal, also nicht letzte Folge, sondern letztes Mal, wo ich dabei war, also die erste Folge, habe ich ja darüber geredet, dass Crash Bandicoot, die Neuveröffentlichung von der Trilogie, möglicherweise kein PS4-Exclusive ist. Es hat sich jetzt herausgestellt, die Entwickler wurden gefragt und sie haben strikt gesagt, nein, es wird ein PS4-Exclusive. Das heißt, es ist jetzt... PS4-Exclusive, ich muss sagen, ich finde das scheiße. Das ist richtig asozial. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der es scheiße findet. Auch wenn ich das erste, also die Originale nicht gespielt habe, würde ich das so trotzdem so gerne auf PC spielen. Aber jetzt, Ich meine, die Originale kannst du ja praktisch auf PC spielen mit einem Emulator. Ja, mit einem Emulator, ja. Aber jetzt nicht so direkt. Und ich weiß nicht, sind Emulatoren auch so 100% legal? In Amerika? Also hier. Das ist keine Ahnung. An sich. Aber darüber wollen wir jetzt ja nicht gehen. Aber an sich, ich finde es persönlich auch ein bisschen schei. Nee, doof. Aber ja, es war halt damals schon PlayStation exklusiv und dementsprechend habe ich jetzt nicht erwartet, dass es tatsächlich auch auf PC oder Xbox One erscheint. Aber die Hoffnung war da. Ja klar, Hoffnung ist immer da, aber besser, sie machen es jetzt und machen klar, dass die Hoffnung umsonst ist, als dass wir dann bis zum Release warten und dann, hey Leute, es ist doch nur PS4 exklusiv. Dann sind so 100.000 Leute, oh. Ja, okay, hast recht. So eine kleine Geburtstagstrottel. Aber ja. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Okay. Es wurde released, vor 2-3 Wochen, dass eine Fortsetzung von Mittelerde kommt. Also dieses, ja, Mord aus Schatten. Mal. Genau, die Fortsetzung von Mord aus Schatten heißt jetzt Schatten des Krieges. Oh. Und ja, wird wohl ja kurz nach oder halt wenig Zeit nach dem ersten Teil spielen, wo halt angeblich Sauron wieder stark werden soll. Ist es halt. Man könnte es vergleichen mit einem Batman Arkham Knight oder Arkham Asylum, nur halt im Open World und halt in Mordor. Oder ob es jetzt wirklich nur in Mordor ist, ist jetzt nicht sicher. Es könnte natürlich, wäre natürlich richtig geil, wenn jetzt noch irgendwie andere Gebiete aus Herr der Ringe dazu kamen. Komm, ich bin ja Riesenfan. Kam aber leider noch nicht dazu, dieses Spiel zu spielen. Also die neue Version jetzt? Oder Nee. Die kann man ja noch gar nicht spielen, die sind noch gar nicht raus. Shadow of Mordor, genau. Achso. Shadow of Mordor. Ich hab's zwar, aber ich hab's halt noch nicht leider gespielt. Also bekannt sind wir jetzt doch nicht, dass wir da irgendwie das Spiel jetzt doch noch spielen können. Also, ja. Da müssen wir. Und gucken. Ich sag mir nur, es sieht schon ziemlich geil aus, das, was man gesehen hat, so mit dem Trailer und so. Und es ist halt so, es ist auch released, man braucht kein Windows 10. Das ist schon mal ziemlich cool. Es ist halt für alle drei Plattformen. Es kommt für alle drei Plattformen und wird es auch in verschiedenen Editionen geben. Ja, das ist ja. Wie halt bei vielen anderen Spielen halt auch. Ja, die Editionen sind ja praktisch Standard. Genau, aber es gibt halt so Mithril-Editionen, das ist halt so das größte Paket. Da kriegst du halt so eine. Wie groß ist die? 30 cm große Figur in einem Kampf zwischen halt einem Dämon, halt einem Balrog und einem Nazgul-Drachen. Irgendwie. Das ist episch, aber ich nehme an, da es diese Figur gibt, wird diese Edition wahrscheinlich so 100 Euro oder mehr kosten. Ich guck mal direkt auf GameStop 300 Euro. Ja, ja, das kann man sich gerade eben so leisten. Das ist ja gar nicht ja. So überfordert. Für PC. Oh, das ist schön, dass es die für PC gibt. Also nicht, dass ich sie mehr kaufen werde oder leisten kann. Aber es gibt sie für PC, das ist schon mal eine Sache. Oh ja. Ja, aber nichts kommt, glaube ich, an die Dark Souls Edition oder hier, wie heißt Kingdom Come Deliverance. Ich glaube, da kommt nichts dran. Hast du die Titanfall 2 Special Edition gesehen? Da hast du einen Helm drin, den kannst du aufsetzen. Ich glaube, der kostet doch vom Preis. Na gut. Ja, Dark Souls ist 1200, 1300. Ja, genau! Das kann man sich auch voll gut leisten, weil ich guck mal gerade, wie teuer. Das ist ja nicht so, dass man sich davon krass bezieht. Und Kingdom Come Deliverance ist ausverkauft, hat aber trotzdem 500 Euro gekauft und du hast halt ein Schwert bekommen. Also ein Schwert. Oder ein Schwert. Ein Schwert. Aus ein Schwert. Aus Stahl. Aus Stahl. Ein Schwertschwert oder was? Ja, ein Stahlschwert hast du bekommen dazu. Es gab tatsächlich mehrere Versionen für Titanfall. Es gab die Marauder Corps Version, ich glaube die kostet 73. Ist das Spiel dabei? Da, Prestige Edition. Für PC. Da habe ich's. Genau, neu kriegst du es halt bei Amazon für 1290 Euro, die Prestige Edition. Ja klar, okay, hast ja, halt eine 40, cm Steinfigur und noch eine 20 cm Plastikfigur. Ich nehme da mal meine Aussage zurück, denn ich habe gerade geguckt. Kaufen kann man die Titanfall 2 Vanguard SRS Collector's Edition nicht mehr. Jedenfalls nicht offiziell vom EA oder so. Man kann sie aber noch von anderen Anbietern kaufen. Das gucke ich gerade. Wer ist denn das? Wer verkauft denn das? Aha. Der verkauft die jedenfalls für nicht 400, nicht 380, sondern 379,90 €. Auch nicht schlecht. Das ist ganz schön krass. Ich glaube, das Spiel ist aber an sich gar nicht dabei, denn es steht gelistet unter Merchandise. Aber es ist an sich ein Helm. Wow. Und ein Schal. Das ist schon cool. Ja, das ist cool, aber das ist kein teuer. Es ist an sich auch keine Special Edition. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht dabei. Ich sehe das jetzt hier nirgends. Aber dann zählt es ja gar nicht als Special Edition. Ja, hier steht's. Ja. Das Spiel Titanfall 2 ist nicht enthalten und optional erhältlich. Okay. Ja. Also ich gucke. Also, wir sind uns einig, diese ganzen Special Editions sind awesome vom Inhalt her, aber vielleicht ein bisschen teuer. Naja, aber du musst auch bedenken, es ist ja nicht gerade günstig, die zu produzieren. Es ist ja keine Massenware die meiste Zeit. Trotzdem. Teuer. Teuer ist teuer. Ja, klar, es ist teuer. Ja. Hat sonst noch jemand was zu sagen dazu? Nee. Außer Magnus, der gerade fröhlich vor sich hin tippt. Ja, ich guck gerade. Du kannst es sogar schon bei Steam vorbestellen. Das ist ganz praktisch. Wie zu erwarten. In 5 Monaten, also am 22. August, kommt dieses Spiel sogar auf den Markt. So. Soll ich sagen, Nils, machst du weiter? Ich glaube, ja, er hat gerade ein paar technische Probleme. Das ist natürlich nicht schön. Geräusch, Eindämmung angeht. Mach du weiter, Tom. Sonst also würde ich sagen, macht Leander weiter. Ja, das kann ich auch machen. Dead by Daylight. Das ist jetzt natürlich, es ist ein kleineres Spiel, aber sie haben einen Riesenschritt gemacht. Und zwar hat das DBD-Team sich mit Valve gepartnert. Die machen jetzt zusammen. Das ist unfassbar. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde. Oder sowas in der Art, dass Wolf sich muss ich kurz unterbrechen. Ich habe gerade eben mal kurz gecheckt, ob Nils vielleicht nicht doch wieder auf dem Teamspeak ist mit dem Diskutieren. Das hat ja ein bisschen gedauert, bis wir anfangen konnten, da Nils in einer fröhlichen Diskussion drin war. Er hat es geantwortet, denn er hat starke Nebengeräusche. Ja, wie gesagt, das meinte ich nicht. Das ist ja nicht so schön anzuhören. Nein, aber halt DVD-Team partnert mit Wolf, das führt mit, dass es neue Charaktere gibt, und zwar Bill aus Left 4 Dead und neue Outfits für die schon existierenden Survivor, die halt Left 4 Dead-Charaktere repräsentieren sollen dann dadurch. Oh, das ist geil. Also für solche, die es nicht verstanden haben, er meint mit Wolf, meint er Valve, also... Valve, ich hab eben Wolf gesagt zweimal. Du hast Wolf gesagt. Ich dachte einmal Valve und einmal Wolf. Aber gut, ja, ich also Valve. Du musst dich entscheiden. Ich meine, beides geht ja auch nicht, aber. Valve. Ja. Okay. Valve. Dann machen wir weiter, dann würde ich nicht unterbrechen. Partnern, und das verheißt hoffentlich, dass das Matchmaking besser wird. Und das, okay, Gameplay-weise ist für mich okay. Und dass Bugs schneller gefixt werden. Na, die Frage ist an sich ja, partnern sie mit dem Valve von Steam? Oder mit dem Valve, das Left 4 Dead war das, ne? Left 4 Dead produziert. Ja, Left 4 Dead. Genau, ich meine, das ist dann höchstwahrscheinlich die Valve Abteilung für Left 4 Dead, aber es ist dennoch die Krisenfirma Valve. Also ist da schon. Man kann da eine Hoffnung ansetzen, dass Left 4 Dead das ordentlich aber boostet, sag ich mal. Ich wäre da persönlich nicht zu großer Hoffnung, denn. Du musst ja bedenken, sie machen das ja für die Figur, nicht unbedingt um das Spiel besser zu machen. Denn Kollaborationen gab es ja auch zum Beispiel zwischen Dying Light und Rocket League. Aber wirklich viel haben die sonst nicht zusammen gemacht. Außer vielleicht das Auto, das halt dann so ein Dying Light Skin hat, beziehungsweise andersrum. Ja, das gab es ja auch mit hier Chivalry und ich glaube, das war das auch. Nee, Payday und Chivalry haben ja auch zusammen Partner. Da haben ja auch Unterschiede zwischen. Also bei Payday gab es halt Schwerter aus Chivalry und bei Chivalry gab es halt Zeug aus Payday. Ja, aber ich meine, das gab es mit Payday generell sehr viel, auch mit Code Simulator, der dann zusammengearbeitet hat mit GoZ. Ob das tatsächlich mit Bohemia Interactive zusammen war oder einfach nur alleine, weiß ich jetzt auch nicht, denn ich meine, GoZ gibt es ja als Marke oder gab es nicht als Marke. Aber ja, ne, ich meine, ich persönlich freue mich. Sowas ist immer schön, wenn die zusammenarbeiten. Und mit ein bisschen Glück, ich meine, haben wir das bei Dayland bald sogar auf Konsolen. Und dann können auch Konsolenspieler dieses sich schreiend in die Hose machen. Das Ding ist, bei Dead by Daylight ist es auch kein Nachteil, mit Gamepad zu spielen. Viele Leute spielen auch auf dem PC mit Gamepad. Das Einzige, was du dann anders hast, ist halt, dass du die Kamera nicht so schnell bewegen kannst. Mhm. Was nicht unbedingt nachteilhaft ist. Du bewegst dich ja mit dem linken Stick dann. Ja, ich meine, weil man mit dem Controller kann man so schnell die Bewegung einer Maus nachstellen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, ich würde sagen, Magnus, du nimmst dann mal deine nächste News. Ja, ich bin da gerade irgendwie so ein bisschen am gucken, um das genau zu verstehen, was damit gemeint ist. Wir sind mal wieder perfekt vorbereitet hier. Ja, auf jeden Fall. 1A, Quake, eine halbe Champions, Minute Vorbereitung. Also Quake 4 halt, soll free-to-play sein, aber auch halt irgendwie, du kannst halt kaufen. Und das ist dann wahrscheinlich wie ein klassisches ja, also nicht wie ein klassisches Free-to-Play-Spiel, sondern eher wie ein LOL oder ein Heroes of the Storm, dass du dir halt die Champs freispielen kannst, aber du kannst die halt auch für echt Geld kaufen. Oder mit Skins wahrscheinlich auch noch. Ja, genau. Genau. Das ist halt so das. Oder ist es, dass man sich auswählen kann, entweder Free-to-Play oder du kaufst das Spiel, kriegst so einen kleinen Bonus, irgendwie, keine Ahnung, Essen Champion gratis oder so komplett. Und dann unterstützt du außerdem noch die Entwickler. Kann auch gut sein. Das könnte auch sein, ja. Und, also ich habe jetzt mal so geguckt. Direkt im Bethesda Store gibt's das Spiel nämlich nicht. Ja, noch nicht. Es ist noch nicht raus. Ich habe mich selber für die Beta angemeldet. Die ist ja auch. Habe ich auch gerade gemacht. Worden. Und, Alter, wenn ich für die Beta angenommen werde, ich habe ja Doom gespielt. Doom war das neuere sehr stark an Valve. Wir sind ja gar nicht mehr bei Valve. Bei einem Quake, genau, an Quake angelegt. Und, ja, das ist schon. Ich würde mich da schon drüber freuen, denn Quake ist an tatsächlich sich. Ich habe wieder perfektes Deutsch hier. An sich tatsächlich einer der besseren Shooter, meiner Meinung nach. Es ist wirklich schnell. Und ja, es ist zwar nicht von jedem der Lieblingsshooter, aber es ist halt wirklich, es hat eine Fanbase. Und wenn die zum Beispiel keine Lust haben, Geld auszugeben und nur Quake spielen wollen, sollen sie es scheinbar tatsächlich gratis sich holen können. Aber wie du gesagt hast, dass man, wenn man bezahlt, dann die Champions alle kriegt. Als Beispiel. Wie mit den Season Pass von zum Beispiel hier Rainbow Six. Kriegst du ja auch alle. Alle neu kommenden. Ja, genau. Die schon gab, musst du es ja trotzdem holen. Ja gut, aber es geht ja trotzdem schneller, da du einen Boost kriegst. Natürlich. Natürlich geht's viel schneller. Okay, ja, ich habe jetzt gerade geguckt, du kriegst einen Charakter, wenn du es gratis holst, und dann kannst du das Champions-Paket holen und kriegst dann halt alle anderen für Lebenszeit. Ach so. Oder ein Champions-Paket. Wir sind ja hier auf der englischen Seite, wir sind hier wieder richtig gut informiert. Es könnte tatsächlich mehrere Champions-Pakete geben, halt wie gesagt, wie bei Rainbow, wo man dann halt mehrere Pakete kaufen kann. Aber dann hoffe ich persönlich, dass die dann nicht zu groß sind, sodass man sich dann die einzelnen Champions rauspicken kann, die man am liebsten mag. Oder ja, die man testen möchte oder spielen möchte. Also du meinst jetzt nicht so, dass du irgendwie so wie bei League of Legends, dass du irgendwie so 200 Champs sind oder so? Nee, das meine ich nicht, sondern das dass man nicht mit einem Paket irgendwie 10 Shrimps kauft, wenn man nur einen haben will, sondern so. Halt sich dann wirklich kleinere Pakete holen kann. Aber das werden wir sehen. Also ich freue mich schon auf die Beta, dass es gratis sein wird, wenn man nicht bezahlen will, finde ich schön, weil dann kann ich es nämlich auch nach der Beta noch spielen. Und notfalls sogar tatsächlich kaufen, wenn es wirklich Spaß macht. Das wird sich noch zeigen. Da können wir ja in einem der nächsten Podcasts drüber reden. Wenn mehr bekannt ist. So, ich weiß nicht, wie sieht's bei Nils aus mit seinen Hintergrundgeräuschen, mit seinem technischen Problem? Genau. Ja, wir können es mal versuchen. Momentan ist still. Also ich muss mich schon mal entschuldigen, wenn es gleich zu Rauschen im Hintergrund kommt. Es wird jetzt leider an der tragenden Wand gearbeitet und diese Geräusche ziehen sich bis nach mir oben hin. Dann, ja, wir sagen dir notfalls Bescheid und dann... Genau. Ja, was für ein Thema habe ich mir rausgesucht? Ich habe mir heute für euch vielleicht das Konkurrenzprodukt zu Project Cars rausgesucht. Das ist Gran Turismo Sport. Ja, ist jetzt die Neuauflage von Gran Turismo 6 und quasi das Gran Turismo 7, reiht sich nahtlos ein. Eine große Veränderung hat es tatsächlich gegeben. Es werden 137 Bullen im Spiel sein und die werden nicht wie von Gran Turismo 5 auf Gran Turismo 6 einfach kopiert und eingefügt, sondern werden grundsätzlich neu aufgebaut. Das bedeutet, das Design ist etwas verändert worden, die Fahrdynamik ist verändert worden, also mehr angepasst worden und auch laut Entwickler soll das Schadensmodell jetzt endlich mal kommen. Das war ja bei bei Gran Turismo ja immer so eine Sache, nicht wirklich vorhanden. Ob das jetzt aber physikalisch oder nur optisch ist, bleibt noch erstmal unklar. Was man auch sagen kann, die Entwickler gehen wieder auf das typische Spielphysik hinaus, 1080p und 60 Bilder pro Sekunde. Das haben sie schon von der Grafik her deutlich angekündigt, was ich glaube mittlerweile eigentlich man sagen muss, ist Standard. Ich glaube, wenn man da nicht mehr mithalten kann, wird es schwierig. Ja, es ist je nach Spiel. Ich meine, sie könnten ja auch höher gehen, aber es ist halt immer schön, wenn man 60 Bilder pro Sekunde mindestens hat. Richtig. Gut, dann gibt es natürlich wieder verschiedene Bonuspakete, Steelbox, Collection, Edition. Da werden einfach nochmal ein paar Inhalte mehr drin sein. Zum Beispiel das Miniaturmodell, das Mercedes-AMG GTS. Jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfen. Ich weiß nicht, ob das der Grund sein sollte, dann unter anderem eine besondere Kollektion Edition sich dazu holen. Autos, ja, wie gerade schon gesagt, sind viel, viel mehr geworden. Es sind 27 Kursführungen auf 19 verschiedenen Strecken. Diesmal auch dabei die Prototypen wie in der GT-Version. Gran Turismo schon leicht zu finden war, jetzt größer ausgebaut. Natürlich darf auch bei sowas nicht fehlen die Le Mans-Rennserie. Die wird auch wieder fleißig vertreten sein, sodass man auch 24 von Le Mans gut nachfühlen und nachspielen kann. Klassiker Nordschleife ist wieder dabei. Das könnte ein großer Kontra sein oder ein großes Gegenprodukt zu Project Cars. Weil da ist die Nordschleife einfach bislang immer besser gewesen. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Oval wird ein bisschen mehr drauf eingegangen. Tokyo Expressway kommt dazu. Wer also Ovalfahrer ist, könnte spannend werden. Ja, mit der Special Edition, also ja, man muss immer noch sagen, ich meine, Project Cars und Gran Turismo sind nicht unbedingt die Arcade Racer schlechthin, das sind ja eher Simulationsrennspiele. Und ja, wer sich die Special Edition dann tatsächlich leistet, wird wahrscheinlich auch Gefallen an so einem Automodell finden. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich weiß nicht, inwieweit das viele mitbekommen haben. Gran Turismo war ja so eine, es gibt hier die Gran Turismo Schule für die FIA. In die richtige GT-Klassen einzusteigen. Laut Sony lässt sich auch Gran Turismo Sport eine echte Rennfahrerlizenz erwerben. Also wer wirklich gut ist und da wirklich die ganzen Hilfen rausmacht, kann, wie auch in den Jahren davor, eine richtige, oder was heißt in den Jahren davor? In den Jahren davor war es immer so, hat man sich quasi auffällig gemacht für die Gran Turismo Schule. Dieses Mal ist es möglich, halt direkt eine Lizenz durch das Spiel sich zu holen. Was dazu führt, dass man eine echte Startmöglichkeit hat. Allerdings ist sie nicht wohl in Deutschland zugelassen. Muss man mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, ob das da wirklich jemanden gibt, der es schafft, sich die Lizenz zu holen, eine Rennfahrerlizenz. Wäre natürlich interessant mitzukriegen. Ja, das könnte tatsächlich interessant werden. Ja, ob es dann in Deutschland zugelassen wird, das glaube ich persönlich nicht, denn wenn man zurückguckt auf Sonys Geschichte mit Produkten, die in Deutschland eigentlich schon lange hätten da sein müssen, dann fällt mir jetzt zum Beispiel gerade nur PlayStation Now ein, das eigentlich schon seit Sommer 2016 voll funktionsfähig sein müsste. Ja, ne, das ist aber nicht so. Aber es wird jedenfalls sehr, sehr interessant, was Project Cars da noch so bietet. Nee, nicht Project Cars, das ist jetzt gerade Tourismus, ja, habe ich ja gerade. Ja, wir sind wieder extra. Wie gesagt, wir sind so gut vorbereitet. Ja, man muss auch sagen, wie gesagt, Gran Turismo, Project Cars, das sind seitdem Project Cars, wie auf den Markt gekommen sind, Rivalen von Anfang an. Und ich denke damit, da jetzt Project Cars 2, jetzt komme ich auch schon in den Duselei rein, Project Cars 2 sich angekündigt hat mit so enormen Veränderungen, musste Gran Turismo ja quasi was tun, um nicht weiter hinterher zu laufen. Und ich denke, das haben sie mit diesen Informationen, die uns bislang gegeben haben, ganz gut geschafft und da wird es interessant sein, zu verfolgen, wer die Nase vorn hat. Das wird ganz interessant. Also ich hoffe da aber, dass bei beiden Spielen, dass es gut läuft, denn wie man weiß, Konkurrenz ist immer gut für den Endbenutzer. Und ich glaube auch, dass es hier so sein wird, dass wenn beide Spiele immer gut ankommen werden und wirklich um die Playerbase kämpfen müssen, dass sie dann halt auch wirklich gute Spiele rausbringen. Und nicht einen nach dem anderen Jahr wieder neues Spiel raushauen. Und nicht viel Veränderung bringen. Ja, na, ich glaube, das waren tatsächlich alle relativ großen News. Würde ich sagen, setze ich mal fort, denn PlayStation 4 Nutzer dürfen sich freuen, denn die Firmware oder das Betriebssystems-Update 4.5.0 wurde jetzt endlich released. Und damit kann man jetzt endlich Spiele und Apps direkt aus dem PlayStation Store auf der externen Festplatte installieren. Das hat es bei Xbox One ja zum Beispiel schon länger gegeben. Da war das Standard, dass man sich eine Festplatte anschließen konnte und dann Spiele drauf speichern konnte. Und dank der Firma kann man das tatsächlich jetzt auch auf der PS4. Man braucht dann einfach nur eine externe Festplatte mit USB 3.0 mindestens, kann auch 3.1 sein, und genug Speicherplatz. Und dann kann man tatsächlich seine Spiele darauf speichern und muss sich keine neue SSD holen, wie es viele machen mussten. Man kann jetzt auch einfach eine beliebige 3,5 Zoll Festplatte nutzen, ohne seine PS4 merkwürdig zu verstümmeln durch einen Aufsatz. Da muss man ja auch sagen, da lässt sich jetzt Geld sparen. Wirklich effektiv Geld sparen, weil da sind ja teilweise Preisunterschiede gewesen, wenn man die PlayStation 4 mit so und so viel Speicherplatz gekauft hat und die PlayStation 4 mit einer höheren Speicherfähigkeit gekauft hat, waren ja enorme Preisschwankungen drin. Und das könnte jetzt dadurch, wie ich dann den einen oder anderen sagen, gut, dann kaufe ich die billigere, habe irgendwo noch eine externe Festplatte rumliegen, die damit kompatibel ist und spare Geld damit. Das ist wirklich, wirklich praktisch, denn, ich meine, 2,5 Zoll Festplatten sind nicht besonders günstig. Speziell, wenn man dann um die 1 Terabyte ist, sind die normalen HDDs, also die, wo sich was drin dreht, für solche, die mit mit Festplatten nicht besonders versiert sind, HDDs haben innen drin ja eine kleine Disk, aufgrund des Größenunterschieds zu der 3,5 Zoll, die um einiges größer ist, ich glaube fast oder mehr als doppelt so groß, wird die auch sehr, sehr laut. Speziell dann, wenn man einen Terabyte ankommt und dann nicht keinen Geschwindigkeitsverlust haben will. Und dementsprechend mussten sich viele dann, wenn sie Geschwindigkeit und Speicherplatz haben wollen, SSDs holen. So wie ich. Ich hatte mir eine 1 Terabyte SSD von Samsung geholt für 400 Euro. Und ja, ne, ich habe sie jetzt tatsächlich drin und muss nicht aufpassen, dass ich keine externe Festplatte rausziehe, aber ja, im Nachhinein ist das dann schon ein bisschen schade, dass sie es dann tatsächlich erst so spät eingefügt haben, denn da hätte ich mir auch 200 Euro mindestens sparen können. Ja. Und ich würde sagen, wenn keiner mehr was dazu hat, dann machen wir weiter. Okay. Lander? Ja. Yeah. Dark Souls 3 DLC. Es kommt ja Ende dieses Monats Dark Souls 3 DLC raus, und zwar The Ring City. Und es wurde jetzt gespoilert oder geteasert, wie man es nimmt, Bilder von Ausrüstungsstücken geteasert. So, da Magnus sich natürlich nicht spoilern wollte, kann ich auch total verstehen, habe ich mir dann das angesehen, und das sind schon geile Stücke. Ich werde mich auf jeden Fall freuen. Das ist jetzt nichts Großes, das sind halt nur so Bilder, aber das kann Leute, die sich für Dark Souls 3 interessieren, es lohnt sich auf jeden Fall, das DLC zu spielen. Wenigstens einmal. Ja. Ja, vielleicht wird es immer besser. Ich hoffe es. Als das erste. Also der erste war echt. Ich fand's gut. Aber es war einfach, es war mir zu kurz, und dafür, dass es halt wirklich nur einen Boss gab. Das zweite zähle ich nicht als Boss. Ganz ehrlich. Was? Es war kein Boss. Meinst du den Hund? Ich meine den Boss unten, also ganz unten. Ja. Das war für mich kein Boss. Wenn ich mir da Dark Souls 1 oder 2 angucke, das ist einfach so. Das ist einfach ein Gegner in einer großen Arena. Punkt. Nicht ein Boss. Ja. Aber dafür war der Endboss-Fight, also es ist der Boss-Fight war richtig geil, da gebe ich dir recht. Hat zwar ein bisschen an Bloodborne erinnert, aber. Ein wenig. Aber nicht so viel. Ja, also man merkt es, die Leute sind sich nicht ganz einig, was das letzte Dark Souls 3 DLC angeht. Aber bevor wir hier in eine riesen Diskussion ausbrechen, würde ich sagen, gehen wir weiter, denn Magnus hat da tatsächlich was ganz Interessantes für Game of Thrones Fans. Ja, es wurde gestern wurde das offizielle Datum zu Staffel 7 released. Und zwar am 16. Juli 2017 kommt die 7. Staffel mit höchstwahrscheinlich 8 Folgen, wie angekündigt. Ist aber noch nicht ganz released. Ich habe mir den Teaser angesehen. Er verrät nicht viel. Aber wer Staffel 4 und aufwärts nicht gesehen hat, sollte sich das nicht ansehen. Weil das spoilert halt schon so. Also wie ich. Ja. Genau. So, das ist halt. Man sieht wirklich nicht viel. Also, so viel kann man sagen. Man sieht nicht eine Person. Aber dennoch spoilert das extrem. Ja, weil das Personen reden. Du hörst sie, aber du siehst sie nicht. Ah, okay. Und der Teaser ist schon kennt, der wird seinen relativ Tag düster. Erkennen. So von der Musik her. Also wie Game of Thrones an sich. Eigentlich. Düsterer. Also wirklich. Man merkt, es neigt sich dem Ende. Sure. Genau, Winter's weil coming. Es sind nur noch 8 Folgen jetzt in der Staffel. Und nächstes Jahr kommt ja Staffel 8. Und da sollen es dann auch nur 7 Folgen sein. Da und nicht so wie gespannt. In den 6 Staffeln davor, wo es jeweils 10 Folgen waren. Ja, das war trotzdem beeindruckend, wie weit die ist. Ich meine, 7 ganze Staffeln. Ist schon eine Menge für eine Fernsehserie. Und die sind im Moment beenden sie gerade die Dreharbeiten auf Island. Wow. Im Schnee, wie halt immer, wenn sie oben sind im Norden. Wird immer in Island gedreht, im Schnee. You know nothing, Schatz, no? Für solche, die sich jetzt wundern, hä? In Grönland ist doch Schnee und Island ist doch eigentlich kein Schnee. Island hat wie fast jedes andere Land immer noch Jahreszeiten. Genau, Jahreszeiten. Das war jetzt voll das schwere Wort. Aber in Grönland gibt es tatsächlich kaum Wälder, da Grönland zum größten Teil auch aus Gletschereis bzw. Gletscherschnee nicht besteht, genau. aber auf dem eigentlichen Land drauf liegt. Und dementsprechend ist Island natürlich für Schneeseen besser geeignet als Grönland. Ja. Und? The more you know. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Mit dem Regenbogen. Ja. Das habe ich gerade vergessen, muss ich sagen heute. Kommt vielleicht später nochmal. Machen wir weiter. Und weiter so. Würde ich sagen, mache ich mal weiter. Nämlich als kurze Zwischennews. Horizon Zero Dawn, das ist ja vor kurzem erschienen, dominiert tatsächlich die deutschen PS4-Charts. Charts. Weiß. Ich habe echt Schwierigkeiten mit dem CH-Laut. Aber scheinbar hat es sich innerhalb kürzester Zeit nach oben geprügelt und wurde tatsächlich oft genug gekauft. Und das ist für ein Exklusivspiel echt wirklich, wirklich selten. Und wenn man guckt, an der PS4 ist es tatsächlich so, dass auf dem ersten Platz der Charts Horizon Zero Dawn steht, dann auf dem zweiten Horizon Zero Dawn die Limited Edition. Dann die Limited Edition. Dann kommt For Honor. Und dann auf dem vierten Platz Horizon Zero Dawn Collector's Edition. Das ist schon echt krass. Also, das gibt es sehr, sehr selten nur. Und, das war's eigentlich. Komischerweise, wenn man guckt, PS3-Charts, ganz oben ist tatsächlich Black Ops 2. Ist ja auch ein geiles Spiel. Noch heute. Es ist ein geiles Spiel, aber es wird tatsächlich immer noch oft genug gekauft, dass es auf dem ersten Platz ist, im Gegensatz zu Minecraft. Ja. Okay. Also gespielt wird das noch genug, also ich spiele das öfters mit meiner Freundin. Ja, ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr so in CD drin. Weiß nicht, irgendwie nicht mehr so das, was ich mal wollte. Bevor wir jetzt hier eine COD-Diskussion auslösen, können wir nächstes Mal. Ja, sollte. Gehen wir weiter, denn. Ja, Leander, du hast noch eine News. So ist es. Das ist eine Quick News. Aber gut. Ja, Rocket League. Ja, gut. Rocket League hat jetzt 10,5 Millionen Verkäufe erreicht. In denen 29 Millionen Spieler sind. Also, dass Leute spielen das. Und das ist auch vollkommen verständlich, dass sie dann jetzt keinen Nachfolger machen wollen. Ich meine, wieso auch? Was soll man damit schön nachfolgermäßig machen? Das ist ja hat ja keine Story oder irgendwas in der Art, was ein Nachfolger brauchen könnte. Ich meine, obwohl eigentlich könnte man sagen, da es auch eine Art Fußballspiel ist, könnte es so wie bei FIFA enden. Tausend Nachfolger, die kaum Leute mögen. Aber ja, das bezweifle ich auch persönlich, denn Rocket League ist ja tatsächlich kein FIFA, wo du jedes Jahr alles updaten musst, weil neue Spieler sind oder weil die Spieler gewechselt sind, obwohl man das tatsächlich auch in einem Spiel machen könnte. Aber Rocket League verdient sich ja so schon dumm und dreist, oder nicht dumm und dreist, sondern verdient an sich schon einen Haufen Schotter nur an den ganzen Skins und neuen Autos und diese sind ja nicht Zwang. Nee. Das Spiel an sich kriegst du ja sehr, sehr oft in Sales und bezahlst damit fast gar nichts und sie verdienen dann trotzdem sehr, sehr viel Geld. Allein wegen den ganzen Fahrzeugen wie den, den Mad Max DLCs Fahrzeugen, dem Batman vs. Superman Auto. Es gibt Mad Max? Also es gibt Mad Max designte oder Mad Max Design angelegte Fahrzeuge. Voll geil. Es gibt auch jetzt Hot Wheels. Ja, das Hot Wheels ist, nee, das auch. Ist schon wieder doof. Schon wieder langweilig. Ja, jeder hat also. Eben. Jedem das Seine. Genau. Mensch, ich bin nur heute wieder. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, jeder hat eine Hilfe. Aber, ich meine, Rocket League wird wahrscheinlich länger stehen bleiben. Mhm. Wenn irgendwann mal tatsächlich ein Rocket League 2 rauskommt, dann bin ich persönlich skeptisch, denn, wir haben sehr, sehr viele Autos und wenn die denn fehlen, Denn ja, warum sollte man sich dann den zweiten Teil kaufen, wenn da nicht wirklich was Neues draufkommt? Man muss ja bedenken, Rocket League ist ein sehr, sehr simples Spiel. Und ja. Ich glaube, man würde, wenn man da was verbessern würden wollte, zum Beispiel neue Features hinzufügen würde, dann würde man es verschlimmbessern. Also man wird versuchen, es besser zu machen, dabei wird man es einfach nur schlimmer machen. Dem stimme ich zu. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass Rocket League da wahrscheinlich nicht viel verändern wird, sondern einfach ein Spiel sein wird und dann wird da die ganze Zeit einfach nur neuer Content gebracht. Ja, ich meine, wenn die was ändern wollten an Modi oder so, könnten sie es einfach updaten. Das, was sie jetzt haben. Genau. Ja, hat uns jemand noch jemand was zu den Rocket League Sales? Ne. Ja, dann sind wir eigentlich mit den News durch und dann können wir tatsächlich anfangen mit Spielen. Ja, ich weiß wieder, was ich gesagt habe. Oder Magnus sagt noch, was er sagen wollte. So. Die Leute von Bethesda haben sich wegen Island so, haben sich halt auch an Skyrim, haben sie sich auch an Island orientiert. Oh, mir ist nur so eingefallen wegen Game of Thrones, weißt du, so mit Island. Mir einfach nur wieder eingefallen. The more you know, nicht wahr? The more you know. Und so. mehr ist nicht. Ja, wir hatten ja, also ich hatte zusammen mit Nils das letzte Mal schon geredet, nämlich über Assassin's Creed Rogue. Das habe ich inzwischen tatsächlich durchgespielt. Und ich finde persönlich es sehr, sehr schade, dass es in Assassin's Creed Unity's Schatten steht. Denn es ist tatsächlich ein eigener Teil. Es ist nicht irgendwie außerhalb der Hauptstory, sondern tatsächlich mittendrin. Und deswegen finde ich es schade, dass viele Spieler dieses Spiel nicht mitbekommen, speziell wenn man Konsolenspieler ist und keinen PC oder eine Konsole der 7. Generation hat. Denn, also wer die Chronologie kennt, es ist ja so, dass vor Assassin's Creed Rogue war es so, dass es Assassin's Creed 4, Assassin's Creed 3 und dann Assassin's Creed Unity war. Mit dem Piratenzeitalter in 4, dann dem Unabhängigkeitskrieg in Amerika in 3 und den Renaissance. Ja, nicht Renaissance, Renaissance ist im Zeitalter. Ach, doch nicht. Ups. Aber dem Unabhängigkeitskrieg in Frankreich in Assassin's Creed Unity. Und Rogue gliedert sich tatsächlich dabei ein. Es läuft ungefähr während Assassin's Creed 3. Es gibt einen Zeitsprung, in dem schon wieder. Meine Güte. Es gibt einen Zeitsprung in Assassin's Creed Rogue, während dem Zeitsprung, den man persönlich nicht im Spiel spielen kann, läuft chronologischerweise Assassin's Creed 3. Nachdem Assassin's Creed 3 dann schon lange vorbei ist, geht es dann wieder weiter mit dem Spiel in so einer Art Prolog-Sequenz. Es fängt nach Assassin's Creed 4 an, circa 10 bis 20 Jahre nach, denn man trifft tatsächlich. Meine Güte, ich verspreche mich konstant heute. Erst denken, dann reden. Das ist gar nicht so einfach, du. Nein, ich weiß. In Assassin's Creed 4 trifft man ja am Ende auf den Sohn von Edward Kenway. Ich glaube, das war Connor? Nee, Connor war der Enkelsohn. Da sieht man mal, wie gut der Charakter ist, den man eigentlich nicht trifft, außer einmal kurz in Assassin's Creed 3 am Anfang und in Rogue als Begleiter, dass man seinen Namen schon vergessen hat. Aber der Sohn von Edward Kenway und der Vater von Connor Kenway oder Connor sind eine Person, von der ich gerade spreche, ist in Rogue bereits erwachsen, aber nicht alt, also nicht so alt wie in Assassin's Creed 3. Haytham Kenway. Ja, Haytham, genau, Haytham Kenway. Er ist circa um die 20 bis 30 Jahre alt, dazu wird tatsächlich nichts gesagt, und man begegnet ihm, spricht sehr viel mit ihm und arbeitet tatsächlich auch mit ihm zusammen. Und wer Assassin's Creed 3 gespielt hat, der wird wissen, dass Haytham Conway ein Templer ist. Und man spielt tatsächlich in Rogue, wie der Name bereits sagt, Rogue, auch als Templer, was speziell für mich ein Grund war, dieses Spiel zu kaufen, denn es bietet einen sehr, sehr interessanten Sichtwinkel, Blickwinkel auf die ganze Geschichte von Assassin's Creed, da man alles aus einer anderen Richtung gezeigt bekommt, was bisher geschehen ist. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass es auch mal aus der Seite der Templer gezeigt wird und nicht nur aus der Seite oder aus dem Blickwinkel der Assassinen. Ja, das würde mich eigentlich auch interessieren. Nur mir fällt irgendwie nie wirklich auf, wann neue Assassin's Creed rauskommen, weil die so oft rauskommen. Ja, das soll sich ja jetzt ändern, aber ich meine, man geht davon aus, dass weil in Zeiten, wo jedes Jahr ein Assassin's Creed rauskam, das eine Jahr kamen tatsächlich zwei Assassin's Creeds raus und dementsprechend wurde Rogue auch sehr stark überschattet, da für Rogue eher weniger Werbung gemacht wurde, während Unity angepriesen wurde als das beste Assassin's Creed bisher und sich dann als eigentlich reines Bugfest herausgestellt hat. Ja. Also Rogue, wie gesagt, Rogue steht da leider in Unitys Schatten, dabei ist es ein sehr gutes Spiel. Wer Assassin's Creed 4 mochte, wird Assassin's Creed Rogue auch mögen, denn es bietet viele neue Features, neue Waffen und neue Systeme, die es in Assassin's Creed 4 noch nicht gab, aber halt auch noch das standardmäßige Segeln mit dem Schiff und auch Seeschlachten ausführen, das ist immer noch dabei. Und Assassin's Creed 4 Fans können hier beherzt zugreifen. Das Spiel lohnt sich für Assassin's Creed 4 Fans wirklich. Man kann zwar nicht mehr alle anderen Schiffe, entern. Oder angreifen, da einige Schiffe befreundet sind. Aber ja, das wird schon sehr, sehr interessant. Es gibt auch einen Twist, wie zum Beispiel Assassin's Creed 4 gibt es Brieftaubenmissionen. Geht man an einen Käfig, in den eine Brieftaube gelandet ist, und kriegt eine Mission von dieser Brieftaube. Das gab's in den anderen auch, in den Unity und Co. Ja, in den anderen auch. Aber dann hat man halt einen Assassinierungsauftrag und soll dann eine bestimmte Person halt töten. In Rogue ist es so, dass man auf einem Dach oder sonst wo eine Taube fangen kann, wenn sie gerade steht und man schnell genug ist. Das ist dann ein Quicktime-Event, wo man eine Taste drücken soll. Und wenn man diese fängt, kriegt man dann die Aufgabe, das Ziel der Assassinen zu beschützen und die Assassinen zu töten. Das ist nicht besonders einfach, aber es ist machbar. Und es bietet einen sehr, sehr interessanten Twist, da man diesmal beschützen muss, anstatt zu töten. Und dementsprechend wird das Spiel dadurch nochmal umso interessanter. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Hat sonst noch einer ein Spiel, das er momentan spielt? Oh ja, momentan, also ich spiele halt For Honor, das ist aber halt nichts Neues unbedingt. Aber in letzter Zeit spiele ich mal wieder ein bisschen Dark Souls 2, also Standard Dark Souls 2, nicht Call of the First Sin. Und ich habe mir jetzt eine Art Challenge Run vorgenommen, also es ist nicht wirklich krass challenging, aber es ist eine Art Challenge Run, denn ich sage mir, ich spiele jetzt nur mit der Klasse Twin Blades. Und das ist, die sind stark, weil sie oft treffen und dadurch halt eine Art Stunlock verursachen, aber man selber ist halt während des Angreifens auch offen für Angriffe. Also da bin ich gerade im Augenblick an einem speziellen Boss am Hängen. Ja, und dann habe ich mir gestern so gedacht, als ich ihm zugeguckt habe, warum nicht, mache ich auch mal eine Challenge. Und ich habe mir gesagt, okay, ich mache nur Holzknüppel. Ja. Da kann man die Feinde wegknüppeln. Ich bin, glaube ich, doppelt so weit wie Leander jetzt. Ja, aber du hast das Spiel auch schon über 11 Mal durchgespielt. Ja. Dann würde ich sagen, ein Spiel, das tatsächlich, ich glaube, Magnus, du spielst es nicht, The Mean Greens. Ach ja. Relativ unbekanntes und auch relativ wenig gespieltes Spiel, das nur ein paar Spieler hat, eine relativ kleine Playerbase. Aber es ist sehr, sehr spaßig. Es gibt tatsächlich kein Level-Up-System. Es ist 2015 oder 2016 erschienen. Und man spielt halt einen kleinen Plastiksoldaten. Wenn man sie kennt, diese kleinen grünen Plastikmännchen. Oder wie aus Toy Story. Ja, die ist auch ein wer hat seine Toy Story kennt, hast du ja auch gesehen. Und das ist dann halt ein Third-Person-Shooter, wo man dann rumläuft mit einer M16, einem Scharfschützengewehr, einer Schrotflinte, einem Raketenwerfer. Und einem Flammenwerfer. Ja, Flammenwerfer und dann halt noch, hat man eine Granate noch. Und es ist einfach sehr gut gebalanced, denn die Waffen, es gibt keine der Waffen, die jetzt übermäßig stark ist. Und ja. Nein. Jede Waffe hat ihre Stärkegebiete. Die Sniper ist auf Range perfekt. Die M4 ist so ein Hybrid. Kann so ziemlich alles. Die Shotgun logischerweise auf Close Quarters. Mhm. Raketenwerfer ist halt, um Feinde in der Deckung herzuholen. Granate genauso. Der Flammenwerfer, der ist meistens nur da, um das Objective zu holen, wenn man irgendwas schmelzen muss. Weil auf manchen Maps also es muss man Eis schmelzen. Jede Map hat ja einen anderen Modus sozusagen. Ich glaub, gibt es nicht zwei Maps mit Capture the Flag? Ja. Ich das Badezimmer und das Aquarium. Unglaublicherweise, man ist halt in dem Aquarium drin und kann tatsächlich auch springen. Dieses ist halt, wie es im Wasser natürlich ist, fühlt sich dann so eher mondartig an, als wäre man auf dem Mond. Mit reduzierter Schwerekraft. Schwerkraft. Und das Spiel ist an sich sehr spaßig, da man dieselben Chancen hat. Es kommt halt tatsächlich die meiste Zeit nur darauf an, wer der bessere Spieler ist und nicht wer die besseren Waffen freigeschaltet hat, da man halt nichts freischalten muss. Man wird einem Team zugewiesen, dann ist man entweder die beigen Plastiksoldaten oder die grünen Plastiksoldaten und dann je nach Map hat man dann halt andere Aufgaben. Es gibt den Scheunenkicker, dort ist man auf einem Tischkicker, der so ein Scheunendesign bekommen hat. Und soll halt den Ball ins Gegnertor schubsen, während man verhindert, dass die Gegenspieler denen das eigene Tor schubsen. Dabei schießt man sich natürlich gegenseitig über den Haufen. Dann gibt es die Küche, glaube ich. Dort seilt man sich von einem Plastikbecher zum nächsten ab auf den auf die Arbeitsplatte, Herd- und Spülbereich. Diese Arbeitsecke in der Küche. Und soll dann rüber auf das andere Ende dieses Arbeitsbereiches kommen und den Becher des Gegnerteams von der Arbeitsplatte runterschubsen, damit diese nicht, sich dort nicht mehr hinseilen können. Und ich glaube, das war eigentlich fast alles. Obwohl, nee. Ja. Es gibt noch, es gibt zwei Arten, Capture the Flag. Einmal auf so einer Octopus-Map, ich glaube, das ist eine Badewanne. Mit dem wo man, Octopus, ja. Genau, wo man drei Flaggen insgesamt haben muss und man kann sich halt gegenseitig klauen. Und dann gibt es halt einen ganz standard Capture the Flag von wegen, wer hat die Flagge öfters geklaut als der Gegner. Ja. Vergessen hatte ich tatsächlich den Kühlschrank. Oder das Tiefkühlfach. Man ist in einem Tiefkühlfach. Genau. Und das Ziel ist halt, als erstes in den unteren Bereich zu kommen, indem man einen normal großen Block wegschmilzt und dann runterzukommen. Und dort ist dann auf zwei Seiten unter dem Spawnpunkt des Teams, man muss dann ja in die Mitte rennen und dann wieder zurück, im unteren Bereich, muss man zu einem in einem Eisblock eingefrorenen Dino hingehen und diesen mit dem Flammenwerfer aus dem Eis befreien. Ja, dieser Modus ist an sich auch schon wieder ganz interessant, weil es den speziellen Twist bietet, dass beide Teams am Anfang tatsächlich das Eis wegschmelzen müssen. Aber man auch halt gegeneinander arbeiten kann oder halt zusammen. Und unten muss man dann halt wirklich gegeneinander kämpfen, verhindern, dass die Gegner ihren Dino befreit kriegen, ihren Plastik-Dino. Und während man selber seinen eigenen Dino befreit. Und dann gibt es auch noch den Geburtstagstisch, glaube ich, war das. Wo man die Kerze auf einer Kuche anzünden soll. Die Kerze auf einer Kuche. Meine Güte, Deutsch ist eine schwere Sprache. Die Kerzen auf dem Kuchen anzünden soll. Welches Team halt am meisten hat dann gewonnen. Und das ist nicht richtig. Der Modus richtig? Ist nicht so. Nee, du hast eine Angreiferseite und eine Verteidigungsseite. Die Verteidigungsseite startet genau hinterm Kuchen und muss versuchen, den Gegner, ich glaube, in der Zeit von 3 Minuten abzuhalten, so viele Kerzen wie möglich anzumachen. Und der Angreifer muss halt versuchen, in dem Sprechen so viele Kerzen wie möglich anzumachen. Wer am Ende, also es wird wirklich Hin- und Rückspiel, sag ich mal, geben. Wer am Ende dann weniger Kerzen anhat und Punkte gesammelt hat, ist dann der Verlierer. Okay, das wusste ich nicht. Den Modus habe ich bisher noch nicht gespielt, aber da hat Nils mal eben wieder die gerettet und Missinformationen verhindert. Und dann gibt es tatsächlich noch einen letzten, das Bastelzimmer. Das Bastelzimmer ist tatsächlich so aufgebaut, dass man eigentlich, wie man es aus Call of Duty oder anderen Spielen kennt, so ein Free-for-All hat, alle gegen alle. Und dann kriegt man einfach ganz zufällig eine Farbe zugewiesen, wenn man neu spawnt. Wie Pink, Lila, ich weiß, gibt's nicht, glaube ich, das war Tan. Blau. Blau auch, also grün, ach, okay, das sind ganz viele Farben. Ganz also, viele Farben. Das ist die beschissenste Modi, den das Spiel hat. Nur weil du den nicht so gut spielen kannst. Richtig. Also es gibt eigentlich für jeden was dabei. Und dann spielt man halt 5 gegen 5 oder mit 10 Spielern insgesamt in der Lobby. Es ist ein sehr interessantes Spiel, macht sehr viel Spaß. Es kriegt tatsächlich auch noch Updates. Dafür, dass es gar nicht so viel gespielt wird. Und das ist persönlich meiner Meinung nach wirklich toll. Ja, veröffentlicht am 8. Dezember 2015 und kostet nur 9,99 € bei Steam. Ja, also wer ein Spiel spielen will, kann ja uns adden, also den Robot-Spieler, den Hurax, mich oder ja, an sich das Spiel anschmeißen und dann die Leute adden, die dort im Spiel sitzen, denn man sieht man nämlich dann, wenn diese online sind und The Mean Greens spielen. Das ist, glaube ich, eine Community, grob geschätzt, 12 Leute, würde ich behaupten, die es aktiv spielen. Ungefähr, ja. Aber selten, dass man wirklich mal 2 Lobbys aufmachen muss. Ja. Sind selten alle gleichzeitig da. Ein Problem gibt es da doch wohl bei Greens and Greens. Privates Spiel ist nicht möglich, warum auch immer. Also man hat die Option, ein privates Spiel zu öffnen, aber man kann sich gegenseitig irgendwie nicht joinen. Genau, das ist noch ein bisschen verbuggt. Mal gucken, ob vielleicht wird das durch ein Update irgendwann mal gefixt. Ja, wer weiß, vielleicht ist das private Spiel einfach nur LAN. Also das wissen wir persönlich nicht. Denn, ja, wir haben uns damit noch nicht genug beschäftigt. Wir haben das Spiel online gespielt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber hat sonst noch einer ein Spiel, was wir gespielt haben? Nein. Ganz was Besonderes hat. Dann haben wir nämlich ein großes Thema, nämlich die Nintendo Switch ist ja vor kurzem erschienen. Mhm. Und oha. Ja, es gibt einige Probleme, es gibt einige Vorteile. Ja, aber wir wurden tatsächlich gebeten, dass wir mal darüber diskutieren, unsere Meinung dazu sagen. Und dann werden wir mal sehen, wie wir da rauskommen, aber. Ja, wer es weiß, wer es nicht weiß, jetzt fange ich schon wieder an, von mir hinzureden, aber ja, wie jeder weiß, ist die Switch eine Art Hybrid-Tablet, das man halt in einen Dock tun kann, wenn man es am Fernseher spielen will. Und es ist halt, ja, es ist halt nicht besonders stark. Es ist halt wie bei den anderen Vorgängern mit der Wii und der Wii U. Sind nicht annähernd so stark wie die anderen Konsolen, also PS4 und Xbox One. Aber schon recht stark für eine Tablet, oder für ein Tablet. Und nenn es eine Tablet-Konsole. Ja, eine Tablet-Konsole. Also es ist recht stark. Man kann bisher nicht viele Spiele drauf spielen. Aber ja, ich habe schon gehört, dass Indie-Games der Grund sein könnten, weshalb das Spiel, oder... nee, nicht das Spiel. Die Konsole. Die Konsole, also die Switch tatsächlich am Leben bleibt, also nicht abstürzt. Denn wer es mitbekommen hat, Handhelds und an sich Portable Gaming geht ja eigentlich immer weiter zurück. Laptops sind tatsächlich im Vormarsch, aber an sich so Konsolen, reduzierte Konsolen gehen immer weiter zurück. Der 3DS wurde tatsächlich weniger verkauft als der Nintendo DS. Viel weniger. Ja, und die Switch wurde tatsächlich viel gekauft. Es gibt aber auch schon Beschwerden. Wie zum Beispiel, dass diese Straps, die man anbringen kann an den einzelnen Joy-Cons, damit diese nicht den Boden treffen, wenn man sie loslässt. Mit dem Band hinten dran. Zum Beispiel, dass man sie falsch draufsetzen kann und so dann die Joy-Cons kaputt machen kann. Oder dass es nicht einfach genug ist, sie abzumachen. dass es noch nicht genug Spiele bzw. Features gibt auf der Konsole, denn was man bei einem Tablet erwartet, ist ja tatsächlich ein Browser. Gibt es ja auch schon bei Konsolen. Diesen gibt es bei der Switch aber tatsächlich nicht. Also das ist dann schon ein bisschen... Ja. Ich weiß nicht, was haltet ihr so davon von der Switch? Ich muss sagen, ich habe total verpennt, dass sie überhaupt jetzt released wurde. Ich dachte, das dauert noch länger. Also habe ich nicht wirklich nachgeguckt, was da mit der los ist. Aber ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die so wie, weil es ist halt eine Konsole, dass sie dann nicht so stark ist, wie erwartet. Also meistens auch noch eine Konsole, die auch portable sein muss. Die Spiele, die ich davon gesehen habe, also diese Partyspiele für die Freunde, die fand ich richtig, richtig geil. Ich fand, die sahen richtig lustig aus. Ich persönlich war anfangs skeptisch mit sowas wie One-Two-Switch, wo man dann seine Switch einfach auch mitnehmen kann und das dann auch unterwegs spielen kann. Jeder kriegt einen Joy-Con und dann wird ähnlich wie bei der Wii das Bewegungsfeature der Joy-Cons genutzt. Das Spiel, also das sieht an sich ganz interessant aus. Das Problem ist jedoch, es ist nicht wie bei Wii Sports mit im Spiel, also mit bei der im Spiel, ich sag schon wieder Spiel, mit bei der Konsole enthalten. Es ist tatsächlich, man muss es extra kaufen und 60 Euro ausgeben. Und ja, ich glaube nicht, dass das Spiel dafür tatsächlich genug Tiefe hat. Das ist persönlich mir zu teuer. Dann nochmal 400 Euro für die Konsole und dann nochmal ein extra Controller, wenn man zum Beispiel The Legend of Zelda spielen will, dann es summiert sich dann schnell mal auf 600 Euro. Und das ist schon sehr, sehr teuer für ein Tablet. Naja, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, sehe ich die neue Konsole, die Switch, nicht als Konsole, sondern eher als modifizierten Gameboy DS, wie du es auch nennen möchtest, weil ja, die Grundlage erfüllt es dafür und für die Konsole eigentlich nicht wie ich. Aber persönlich bin ich gespannt, denn wer zum Beispiel zur Vita guckt, das ist ja ein Sony-Handheld, der einen recht rapiden Absturz hatte, da zum Beispiel Spiele gefehlt haben. Die Vita hat anfangs tatsächlich auch sehr, sehr viel Geld gekostet für eine Handheld, wurde aber auch nicht als Konsole beworben. Vielleicht liegt es daran, dass die Switch tatsächlich sehr viel gekauft wurde, obwohl sie 400 Euro kostet, ohne Spiele. Und, ja, also ich persönlich, wenn das wie bei der Vita abläuft, dass dann am Ende eigentlich nur noch eine Japano-RPG-Maschine draus wird, oder halt so eine Indie-Game-Maschine, wo dann keine wirklich großen Titel drauf sind, das wäre echt schade, weil es hat Potenzial, es hat auch sehr viel Power. Und dann, ich meine, wenn ich jetzt einmal kurz auf meinen Desktop gehe, kann ich bereits einige Spiele nennen, die man darauf spielen könnte, wahrscheinlich. Und unter anderem The Mean Greens, natürlich. Und ja, also persönlich, es könnte der Grund sein, weshalb die Konsole überlebt, aber es könnte auch der Grund sein, weshalb sie halt versagt, weil wer will halt, wer gibt halt 400 Euro aus für eine Konsole, auf der man nur Indie-Spiele spielt, wenn man keine Indie-Spiele mag, oder nicht gerne Indie-Spiele spielt. Also ich finde schon, du kannst sie vergleichen, die Switch mit der PlayStation Vita. Also es ist im Endeffekt nichts anderes. Und das Problem ist, oder ich sehe es halt, die Wii selber war jetzt nie so groß, dass du sagen kannst, oh, die kriegst du nicht in den Rucksack rein oder sowas und bringst sie unterwegs irgendwann, ne, dann zum Kumpel und gehst da an den Fernseher. Deswegen finde ich das jetzt schwierig, das wie ich als Marktlücke zu sehen oder sowas. Ich glaube, die bauen sich da selber gerade einen Stein auf. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu bewerten, denn es ist schon wieder wie bei der Wii damals, Territorium, das bisher noch keiner wirklich genutzt hat. Es gibt die Nvidia Shield. Diese war ein PC, also hat nicht die Einfachheit einer Konsole und natürlich auch nicht Nintendo im Rücken, denn Nintendo hat ja, wie jeder weiß, First-Party-Spiele, die einfach niemand anderes hat, wie zum Beispiel Mario-Spiele, wie Mario Kart, Mario Party, Super Mario und unter anderem das kommende Mario oder Super Mario Odyssey. Und ja, ich meine, dementsprechend hat es schon einen Kaufgrund. Aber ich bin da gespannt. Ich habe gehört, also das Gerücht ist jedenfalls da, dass tatsächlich alle drei Dark Souls-Teile in einer großen Kollektion für die Switch erscheinen sollen. Oha. Sicher, dass wir Dark Souls 3 schaffen? Auf da bin ich regelmäßig skeptisch. Aber wenn man bedenkt, die Switch packt ohne Probleme in flüssig die Unreal Engine 4. Oh, okay. Und nicht irgendwie eine abgespeckte Version, sondern die richtige Unreal Engine. Und dementsprechend, es ist tatsächlich irgendwie doch Power drin, obwohl sie nur 3 Kerne fürs Spiel zur Verfügung haben von einer 4-Kern-CPU, was sehr, sehr wenig ist. Aber, ja. Also ich weiß persönlich nicht wirklich, wie man das einschätzen soll. Ich meine, Dark Souls 1, 2 und 3, inklusive alle DLCs auf der Switch, wäre wahrscheinlich ein Kaufgrund für sehr, sehr viele Menschen, denn ich meine, man kann nicht besonders einfach Dark Souls unterwegs spielen auf dem Tablet. Nein, bisher nicht. Das gab's noch nie. Das ist echt ein großer Schritt. FromSoft meinte ja, dass es angeblich kommen soll. Das wäre irgendwie lustig, weil dann könntest du beispielsweise im Bus, hörst du ganz lustig, wie jemand extrem am brüllt und vielleicht wieder so ein Switch-Controller durch den ganzen Bus. Ja, das wäre bestimmt sehr amüsant. Oder du sitzt im Zug und hörst im Abteil neben dir einfach Leute brüllen wie bekloppt. Also, also es wäre natürlich übelst geil, wenn so Dark Souls 1 oder sowas remaked wird von der Grafik. Oh, na, ich glaube nicht, dass es von der Grafik remaked wird, aber an sich, die Switch ist nicht nur ein Tablet, das ist ja das Schöne. Du hast ja an den Seiten den Controller. Es ist, wie ich gehört habe, nicht unbedingt angenehm oder so angenehm, wie es sein könnte. Aber es ist handlich und praktisch. Und es ist halt klein, aber nicht zu klein, dass man tatsächlich darauf auch ordentlich Spiele spielen kann, auch komplette Konsolenspiele. Die Vita wurde zum Beispiel auch als Remote-Play-Gerät beworben, dass man dort dann PS4-Spiele sich drauf streamen lassen konnte, aber der Bildschirm war wirklich klein und man hatte Probleme mit der Verzögerung von der PS4 bis zur Vita. Dieses gibt es, also das Verzögerungsproblem gibt es ja gar nicht bei der Switch, weil es ja die Konsole selbst ist. Und der Bildschirm ist 7 Zoll, glaube ich, war der groß. Boah, es geht. Und das ist echt tatsächlich, ich meine, es ist größer als ein Handy, das ist ungefähr Phablet-Größe. Phablet? Phablet? Phone, Tablet, das ist ein Mischwort, was gemacht wurde für Handys, die so groß sind, dass es eigentlich Tablets sein müssen. Also die Switch ist ein kleines Tablet eigentlich. Ja. Und ich meine, Dark Souls 1, 2 und 3, das wäre wirklich ein Grund. Ich bin persönlich der Meinung, sie sollten das dann ein bisschen überarbeiten, dass es für die Switch angepasst wird, auch für die Touch-Funktion. Und dass sowas wie Offline-Koop zwischen verschiedenen Switch-Systemen möglich wird, denn oder Invasion, wenn man das zum Beispiel will, wenn man von seinen Freunden invadiert werden will. Das ist awesome. Das wäre richtig awesome. Da würde ich mir die sowas von holen. Dann könnte man zum Beispiel zu viert im Zug sitzen und jeder sitzt an seiner Switch und ja, man zockt zusammen Dark Souls. Ja, aber ist es dann, so wie es angekündigt wurde, eine Konsole, wenn jeder an seiner Switch sitzt? Ich finde, ich bin einfach der Meinung, Nintendo verkauft das in einem falschen Markt. Das ist keine Konsole für mich. Das ist eigentlich ein tragbares Gameboy. Ja, genau. Und ich denke, das ist halt das, worauf ich eigentlich noch spielen kann. Ne? Ja, ich glaube persönlich, es ist eher, ja, es ist zum Teil eine Konsole, dass es auch unterwegs spielen kannst, aber hätten sie es dann als Handheld, der einen Dock dabei hat, vermarktet, dann hätten die Leute es wahrscheinlich weniger gekauft, denn ich meine, würdest du eine Handheld kaufen, wenn du gar nicht an Handhelds interessiert bist? Ja, aber ist das jetzt nicht schon wieder dann die Leute aufgrund des Produktes in die Irre führen? Naja, das Problem ist ja, sie führen ja nicht irre. Du kannst es ja nur am Fernseher spielen, aber du hast halt wirklich das Feature, du nimmst die Konsole aus dem Dock raus und kannst direkt unterwegs loszocken. Und ich hoffe, dass da noch neuere Revisionen kommen, wie bei der Vita zum Beispiel, wo sie eine leichtere Vita gemacht haben, die rundere Ecken hatte, sodass du nicht ganz halt Handschmerzen hattest. und ein Bildschirm, der heller, aber stromsparender ist. Und ja, mehr Akkuleistung müsste ganz bestimmt irgendwann kommen. Das wäre schade, wenn das nicht kommt. Aber ich meine, wenn auf der Switch tatsächlich auch nur ein paar AAA-Titel erscheinen, dann wäre das schon wirklich, wirklich krass. Das Beispiel mit Dark Souls, es war ja nur ein Beispiel, dass man das so machen könnte, dass jeder eine Switch hat. Ich meine, man kann ja auch die Mario-Spiele über die Switch mit und dann spielt man zusammen Mario Party ja, ich glaub, ist nicht im wirklich, Bus dass, oder so. Dass ein einziges Switch-Gerät Dark Souls packen würde im Splitscreen oder halt mehrere Spieler. Also eins war wahrscheinlich schon, aber ja, eins wahrscheinlich, drei vielleicht nicht. Also zwei ist auch so lange. Es könnte tatsächlich so eine Art Klassiker-Revival-Maschine auch werden, wo du dann viele alte Spiele hast, wie zum Beispiel Black Ops 1 oder MW1 und die werden dann alle auf die Switch geportet und dann kann man die unterwegs auch zocken. Und das könnte auch wieder so ein Grund sein, weshalb die Switch dann überlebt, wenn du dann Klassiker hast von damals, die dann auf der Switch wiederbelebt werden. Ja gut, aber Switch ist immer noch was, wo du die typischen Nintendo Karten brauchst, um das Spiel zu haben. Es ist ja nicht so, dass du, so habe ich es bislang zumindest nicht feststellen können, einen eigenen Speicher haben, wo du Spiele draufladen kannst und von da aus spielen kannst. Also du musst immer ein Repertoire von Spielen dabei haben. Also ja, klar, aber es gibt auch, du hast SD-Karten tatsächlich dieses Mal, die du reinstecken kannst. Und die Switch ist tatsächlich, also ist kompatibel mit einer SD-Kartengröße, die es bisher noch gar nicht gibt. Also sie haben da schon in die Zukunft geguckt und gesagt, komm, wir machen das jetzt mit, weiß ich nicht, wie weit das geht, aber ich sag jetzt mal einfach 512 GB Micro-SD-Karten Kompatibilität und ja, das ist persönlich sehr, sehr schön, weil du brauchst halt wirklich so viel Speicherplatz, auch wenn die Spiele eigentlich eine kleinere Version des Originals sind. Aber sowas wie 128 GB ist bei Spielen dann sehr, sehr schnell voll. Und oh, ja, wer weiß, ich meine, es könnte auch bald sein, dass du bald eine 1 Terabyte Micro-SD hast. Oh, oha, oha, die werde ich mir sofort in mein Telefon reinhauen. Na, nicht jedes Telefon ist ja damit kompatibel, aber an sich... ja, stell dir vor, das ist ja awesome. Das ist Terabyte. Es ist ja schon awesome, aber du musst auch bedenken, es ist ja viel Hitzeentwicklung, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, das war ja nicht das Ziel. Also, wir haben momentan 128 GB Micro-SD-Karten, nicht SSDs. Aber das geht bei der Switch noch weiter. Wenn mein Handy bei 128 GB Schluss hat, kannst du bei der Switch noch höhere reinstecken und dementsprechend kannst du tatsächlich auch Spiele aus dem Store haben. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass du zum Beispiel auf eine 128 GB SSD dann deine kompletten Dark Souls-Spiele lädst und diese dann rausnimmst und dann, wenn du gerade Dark Souls spielen willst, reinsetzt. Also essentiell als Game Card, aber halt als Micro SD. Aber an sich musst du bedenken, wenn sie das als Kollektion rausbringen, ist das an sich... ja, die Spiele werden ja, wenn Dark Souls 1, 2 und 3 dann als Kollektion erscheinen, werden ja dann alle auf einer einzigen Karte sein. Also auf einer so einer Switch-Karte. Und dann musst du für alle drei Spiele ja nur eine Karte dabei haben. Und an sich sind Karten schon ein bisschen einfacher zu transportieren als zum Beispiel Spiele oder Discs. Und keine Frage, dass es einfacher zu transportieren ist, aber du hast einfach, wenn du wie ich na, sagst, du hast jetzt darauf keinen Bock oder du weißt nicht, ob du das den ganzen Tag heute spielen willst, musst du ein oder zwei weitere mitnehmen und dann hast du halt drei Karten schon mit rumfliegen. Und außerdem gehen die Karten relativ schnell, kann man sie einfach verbummeln. Wenn es so ein Schlüssel ist wie meine Wenigkeit, dann verbummelt man die schnell und das ist halt so wie bei Steam, da hast du ja keine CD. Also wenn es dieses Steam angelegte Spieleforum, sag ich mal, gibt, könntest du das einfach von da aus direkt runterladen, dann hättest du nicht das Problem, Angst zu haben, dass du was verbummelst. Also bei mir wäre es zum Beispiel so. Ja, okay, ich glaube jetzt nicht, dass du ein 60-Euro-Spiel verbummeln wirst, aber ich meine, ja, es kann passieren. Aber der Vorteil ist halt, du hast halt die SD-Karten in entsprechender Größe und auch größer als jetzt schon. Und dementsprechend kannst du dann mit mehr und mehr Spielen natürlich auch mehr und mehr speichern. Also wie gesagt, ich hoffe persönlich darauf, dass man die SD-Karten einfach dann austauschen kann. Einfach so ein Hot-Switch-Style, dass man auf dem einen die Spiele für die eine SD-Karte abspeichert, dann zum Beispiel sich da irgendwie so ein D drauf macht für oder drauf malt mit einem Adding oder was auch immer für Dark Souls. Und dann, wenn man gerade Dark Souls spielen will, dann packt man die SD-Karte, also Micro-SD-Karte rein und spielt Dark Souls. Und wenn man dann fertig ist, dann packt man einfach wieder mal seine alte oder Standard-SD-Karte rein und kann dann wieder alle anderen Spiele spielen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Also mich würde es freuen, wenn Dark Souls auf die Switch kommen würde. Ja, also ich bin zwar kein Dark Souls-Spieler wirklich, auch Bloodborne habe ich ein bisschen angefangen, aber noch nicht wirklich richtig gespielt. Aber ich meine, warum sollte ich dagegen sein, dass das Spiel auf die Switch kommt? Denn mehr Spiele sind einfach nur ein Vorteil für alle. Also für alle Beteiligten. Und dementsprechend wäre das natürlich schön. Das Einzige, was jetzt halt noch wirklich nachteilhaft sein könnte, wäre dann, oder ist, dass man, wie bei den anderen Konsolen, für den Online-Modus bezahlen muss. Hier ist es dann auch noch so, du hast nicht wie bei meinem Favoriten, also es ist an sich schlecht, dass man bezahlen muss, aber bei Xbox Gold kriegt man dann halt relativ gute Spiele wirklich, bei PSN, also bei PS Plus, dann eher wenig gute, die sind nicht immer ganz so beliebt bei der Community. Einer der Favoriten war dort Rocket League, als es am Release direkt gratis mit PS Plus erhältlich war. Einer der Gründe, weshalb es tatsächlich so viele Spiele hat. Aber bei Nintendo kriegst du jeden Monat ein NES-Spiel und dieses halt auch nur dann für diesen Monat. Du behältst es nicht, solange du halt diesen Online-Abonnementskram hast, sondern das ist nach dem Monat weg. Ich meine, ein Monat ist zwar eigentlich genug, um ein NES-Spiel durchzuspielen, aber ich meine, dann hast du nicht wirklich was davon. Wenn dich das Spiel nicht interessiert, kannst du es nicht irgendwie zur Seite legen für später, wenn du irgendwie gerade was ganz anderes spielen willst. Und ja, wenn du es in einem Monat nicht durchschaffst, dann musst du es dir am Ende doch noch kaufen. Und NES-Spiele kriegst du eigentlich, ja, die musst du eigentlich nicht bezahlen. In Amerika kannst du die einfach auf den PC ziehen oder auf eine PSP Go oder eine PSP und dann kannst du die darauf emulieren. Dementsprechend gibt es da nicht wirklich einen Grund, dass die Leute das kaufen sollten, außer für, zum Beispiel für Splatoon. Oh. Also wenn ihr da nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, war's das eigentlich für heute? Ja, ich habe meinen Standpunkt gut vertreten. Ich habe eure gut aufgefasst und da Kommentare zu ergeben. Ich denke, wir haben die Nintendo Switch gut abgefrühstückt. Deswegen, ich bin da jetzt erstmal fein raus. Ich genauso. Dann würde ich sagen, dann werden wir sehen, wie das in Zukunft läuft. Magnus ist wieder da, fleißig am Tippen. Und wir sind wieder im Podcast. Scheiße. Und, schreibt mir doch. Ja, woher sollen wir denn wissen, dass du da bist? Ich war nicht mal in meinem Zimmer, aber egal. Ja, eben. Aber es ist ja schön, dass du zur Abmoderation wieder da bist. Hast du sonst noch was zur Switch zu sagen? Wir hatten das mit den Karten, dass man halt, dass diese halt mehr Speicherplatz haben, besprochen. Oder einseitig, ich hab's besprochen. Und dass Bezahlen für den Multiplayer nicht so gut ist und der Absturz der Switch sein könnte. Hast du da noch eine Meinung zu? Nö. Okay. Ich bin da. Ich habe keine Meinung. Würde ich sagen, ja. Mich verstört nur gerade den Screenshot von Dark Souls, den ich so immer gemacht habe, also ich kann gerade nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, ja, das war's dann für heute. Tschüss. Würde ich sagen, von uns auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder nochmal rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.